Runde zum 25. Geburtstag von Fritz. Der zweite Act heute des heutigen Abends, ein Mini-Festival, findet hier heute statt. Krass war das, Alter, wie viel Energie die haben. Das hätte ich nicht gedacht. Durchgängig über die Bühne gehüpft. Also die haben auf jeden Fall nachher einen ordentlichen Körperkater und ich glaube ziemlich viel Cola getrunken. Ja, wirklich, der Gitarrist von den Leoniden, so wie man ihn kennt und liebt, wirklich. Die Jungs beim New Music Award habe ich sie erlebt, 15 Minuten nur, da sind sie schon so abgegangen. Und heute wirklich in dieser halben Stunde, schon um diese Uhrzeit, voll geschwitzt. Darf ich dich ganz kurz fragen, wie du heißt? Jacqueline, wie war's für dich? Erste Reihe bei den Leoniden. Gut, hat mir Spaß gemacht, mir gefallen. Du siehst jetzt schon ganz bisschen erschöpft aus um diese Uhrzeit. Haben wir schon zu viel von dir abverlangt? Nein, noch nicht. Hältst du noch durch bis Sido? Ja. Wie sieht's bei euch beiden aus? Hier wird gekuschelt in der ersten Reihe. Wer seid ihr beiden? Marie und Max. Marie und Max, wie war es für euch gerade bei den Leoniden? Geil! Packte sie und zeigte ihr Leoniden-Shirt in die nicht vorhandene Kamera. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen vom Radio. Wie war es für dich, Max? Die waren saugeil, wie immer, wie schon beim Black Music Award. Saugeil. Wirklich, da wart ihr auch schon dabei, ihr Profis, wirklich. Die wissen, was sich gehört und was gut ist. Dann würde ich sagen, liebe Cyber, wir gucken ganz kurz, wie es weitergeht stimmungstechnisch in der Columbia-Halle und hören jetzt erstmal was. Pretty Pink haben wir für euch mit Fludora.